Freunde sind Friends beginnt mit dem vermutlich kürzesten Zitat der Popgeschichte, der Silbe H. Der Laut stammt, zumindest in dieser minimalistischen Wiederholung, von der amerikanischen Performance-Künstlerin Laurie Anderson aus ihrem Song Oh Superman. Und um einen Superman, einen Übermenschen, geht es auch in der Freundeshymne von Fraktus. Im denkbar wörtlichsten Sinn, der Sänger trudelt tausende von Kilometern über der Erde durch das All. Auf meinem einsamen Stern bin ich schwer zu erreichen. Kein Funkspruch kommt durch. Und kein Lebenszeichen. Die erste Strophe gibt einen Hinweis darauf, was hinter dem enigmatischen H stecken könnte. Ein gescheiterter Versuch zur Kontaktaufnahme. Ein abgeschnittenes Hallo, ein Helft mir, ein Holt mich hier raus oder besser rein. Der Sprecher ist verschollen im Weltall. Ein Schiffbrüchiger wie Robinson Crusoe oder einer von dessen tragischen Science-Fiction-Erben. Man denke an David Bowies Major Tom. Und seine Einsamkeit bedrückt ihn so sehr, dass er sich fühlt wie in einem Horrorfilm, etwa The Fog von John Carpenter. In meinem Nebel des Grauens holt die Angst mich ein. Plötzlich ein Signal. Ich bin nicht allein, eine Botschaft kommt rein. No man is an island, heißt es in der Meditation Nummer 17 des englischen Barocklyrikers John Donne. Niemand ist eine Insel in sich ganz, jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Diese tröstliche Einsicht gilt auch für unseren Schiffbrüchigen im Sternenmeer. Auch der Sprecher von Freunde sind Friends ist mit der Restwelt der Erde verbunden. Aber wie? Freunde sind Friends und Friends sind Freunde. Auf den ersten Blick ist der Refrain eine ungebrochene Hymne an die Freundschaft. Einzig die penetranten Anglizismen stören. Wörter wie friends und liken verorten die Beziehung, die hier besungen wird, klar im Kosmos der sogenannten sozialen Netzwerke. Und wer den Film Fraktus gesehen hat, weiß, dass es mit der Freundschaft zwischen den drei Bandmitgliedern Thorsten, Dicky und Bernd nicht allzu weit her ist. Ja, streng genommen lauert unter dem Firnis ihrer Friendship andauernd der Streit, pardon, der Battle. In meinem Sonnensystem ist es menschenleer. Kein Komet kommt vorbei. Kein Satellit besucht mich mehr. Kein Wunder, dass der Sprecher in der dritten Strophe noch weiter von seinen Friends und dem Rest der Menschheit entfernt ist als je zuvor. Selbst leblose, unbemannte Objekte wie Kometen und Satelliten werden von ihm in seiner Verzweiflung vermenschlicht. Wenn er schließlich wieder das enigmatische, engelsgleiche Hauchen vom Anfang des Songs hört, handelt es sich dabei denn wohl auch eher um Stimmen aus dem Jenseits. Ha, wie Halluzinationen. Ha, wie Hades. Ha, wie der letzte Japser eines einsamen Astronauten, dessen Sauerstoffvorräte zur Neige gehen. In meiner Kapsel aus Glas geht mir der Sauerstoff aus. Plötzlich höre ich Stimmen. Endlich komme ich nach Haus. Meine Freunde holen mich raus.